Kann ich bitte das Salz haben? Natürlich, Liebling. Sag mal, wusstest du eigentlich, dass dieses Restaurant, in dem wir gerade essen, echt prominent in Kanto ist? Ach, wirklich? Mhm. Ja, das sieht man dem Laden gar nicht von außen an. Aber hier haben schon einige berühmte Trainer gegessen. Dafür sind die Preise echt in Ordnung. Siehst du das dort hinten? Hm? Was denn? Die Fotowand. Dort kann sich jeder Besucher verewigen. Darunter natürlich eine Menge Trainer. Es sollen aber auch einige Arenaleiter dabei sein. Und wenn man sich die Mühe macht und danach sucht, soll man auch den ein oder anderen Champion entdecken können. Na, dann sollten wir wohl besser auch ein Foto machen und dazu hängen. Vielleicht wird dann eines Tages auch jemand unser Bild anschauen. Super Idee. Entschuldigen Sie bitte. Ja, Sir, was kann ich für Sie tun? Möchten Sie noch etwas trinken? Nein, danke. Aber ich hätte eine Frage. Diese Fotowand dort hinten, kann dort jeder einfach so ein Foto von sich aufhängen lassen? Nicht nur das. Es ist sogar ein Service des Hauses. Wenn Sie wollen, mache ich direkt hier und jetzt ein Foto von Ihnen. Oh ja, gerne. Dann gehe ich nur kurz schnell die Kamera holen. Suchen Sie sich ruhig schon mal eine freie Stelle an der Wand aus. Sieh mal dort! Kommt dir denn nicht auch bekannt vor? Das ist doch Kabu, ein Arenaleiter aus der Höhenregion. Stimmt, du hast recht. Und wenn ich mich nicht irre, ist das hier unten Maastricht. Er war gefühlt ewig Champ der Gala-Region. Wow. Ich frage mich, was er nun macht, nachdem er den Titel verloren hat. Hast du ein Glück. Direkt einen Champ entdeckt. Wie soll ich das nur toppen? Mal schauen. Arenaleiter, normaler Besucher, Arenaleiter. Das ist doch kein Wettkampf, Sia. Oh doch, mein lieber Roy, das ist es. Schau mal hier. Das Foto muss schon echt alt sein. Die Ränder sind schon ganz vergilbt. Ja, aber... Sieht nach einem netten Familienabend aus. Erkennst du denn nicht, wer das ist? Welchen von den dreien meinst du? Na, der Mann. Sieh doch mal genau hin. Jetzt, wo du's sagst? Was hat dieses Bild hier verloren? Ich hätte nicht gedacht, dass so jemand dieses Restaurant besucht hat.